Ja, hör mal her. Kann die Hula von Kinder rein und lass sie heute mal bocken. Ja, mei, da kann ich jetzt auch interessen. Komm, schau lieber, dass ich meine Gradler mal anrufe. Ja, Freile, hast recht, das mach ich geschwind. 0074. Mahlzeit, was ist denn noch? Ja, Servus Christi, du, da war wahrscheinlich vorher die Verbindung weg. Du warst auf jeden Fall nicht mit dran. Wir sind in einer halben Stunde da. Bis dann, vierte.